Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Einbrecherin. Erster Teil. Meine neue Klientin wollte mich auf einem Kinderspielplatz treffen. Ich sagte ihr, dass ich weder als Vater noch als Babysitter etwas taugte. Sie ließ sich dennoch nicht davon abbringen, mich zu engagieren. Ich mag Kinder. Es war immer mein Wunsch, Lehrerin zu werden. Leider bin ich zu unstet, um einen richtigen Beruf zu erlernen. Das Leben treibt mich an und immer wieder weg von dem, was ich gestern noch wollte. Mir genügt es bereits, wenn Sie mir mitteilen, was Sie heute möchten. Ganz besonders, wenn es mit meiner Wenigkeit zu tun hat. Dazu muss ich ein wenig ausholen. Das klingt nach hart verdientem Geld. Vielleicht sollten wir es uns bei einem Glas Alkoholika gemütlich machen. Ich trinke nur ganz selten und nie, wenn ich arbeite. Ich bin es, der jetzt arbeitet. Sie wollen mir bloß Ihre Lebensgeschichte erzählen. Ich möchte nur nicht, dass Sie einen falschen Eindruck von mir kriegen. Es interessiert mich nicht, was für ein Ruf Sie verfolgt. Meinetwegen können Sie Hure oder Heilige sein. Hauptsache, Sie bezahlen gut und pünktlich. In dieser Welt dreht sich alles nur ums Geld. Dabei gehe ich meine Profession aus Leidenschaft nach. Wer tut das nicht? Ich zum Beispiel höre mir leidenschaftlich gerne den Unsinn an, den meine Klientinnen erzählen, ehe sie endlich zur Sache kommen. Sie haben doch so etwas wie eine Schweigepflicht, oder? Keine Pflicht, aber ich schweige leidenschaftlich gerne. Ich möchte nicht, dass meine Eltern erfahren, womit ich mir meinen Lebensunterhalt verdiene. Ich bin Einbrecherin. Klingt verlockend. Suchen Sie einen Mann, der Schmiere steht. Ich komme gut alleine zurecht. Dann kann ich ja wieder gehen. Meine Adresse brauchen Sie sich nicht zu merken, es sei denn, Sie sammeln alte Kaffeetassen oder anderen Müll. Ich brach vor 3 Tagen in ein Haus ein. Das ist an sich nicht ungewöhnlich. Das mache ich 2 bis 3 Mal in der Woche. Allerdings war es das erste Mal, dass ich bei einem Einbruch auf eine Leiche stieß. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Es ist der Albtraum aller Einbrecher. Geschnappt zu werden und dann wegen eines Mordes verurteilt zu werden, den man nicht begangen hat. Sie wurden aber nicht geschnappt, oder? Nein. Aber die Leiche lässt mich nicht mehr los. Nekrophilie lässt sich therapieren. Ich habe in keiner einzigen Zeitung gelesen, dass die Leiche gefunden wurde. Das kann vorkommen. War es eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Nicht viel älter als ich. Sie hatte eine Kopfwunde. Die Neugier trieb mich gestern noch einmal zu dem Haus. Und da sah ich, dass eine ältere Frau in dem Haus lebt. Sie schaute aus dem Fenster. Die Frau muss die Leiche entdeckt haben. Da stimmt etwas nicht. Kümmern Sie sich darum, Maloney. Die Frau verdiente offenbar nicht schlecht als Einbrecherin. Sie bezahlte mich in bar für eine ganze Woche. Ich überlegte mir einen Berufswechsel, da ich mich daran gewöhnt hatte, ständig über Leichen zu stolpern. Bei der Polizei dachte niemand daran, den Beruf zu wechseln. Für das Lösen von Kreuzworträtseln wird niemand so großzügig entlohnt. Klischees, Maloney. Alles nur Klischees. Wer Kreuzworträtsel löst, hat meist noch mehr im Kopf. Deshalb beteilige ich mich auf dem Internet bei einem Krimispiel. Leider werde ich als Kommissar dauernd entlassen, weil meine unkonventionellen Methoden keine Anerkennung finden. Wahrscheinlich bin ich der Zeit wieder einmal voraus, Maloney. Vermutlich um genau 5 Minuten, damit Sie sich in der Kantine immer die schönste Portion sichern können. Wie aber steht es mit Leichen? Funkstille, Maloney. Wir haben eine ganz und gar friedliche Woche erlebt. Keine Kinder, die wild um sich schossen, keine Erwachsenen, die sich die Köpfe einschlugen. Nur 2 Selbstmorde. Und ein junger Mann, der sich mit einer selbstgebastelten Bombe ins Jenseits beförderte. Keine junge Frau mit einer Kopfwunde. Was soll das, Maloney? Sind Sie wieder einmal hinter einer Leiche her, die es gar nicht gibt? Leichen gibt es immer, früher oder später. Später, Maloney. Jetzt muss ich an eine Sitzung. Wir suchen für das diesjährige Polizeitrachtenfest ein geeignetes Motto. Eine Uniform habe ich bereits. 19. Jahrhundert. Kratzt wie Schmirgelpapier. Meine Klientin bestand darauf, eine tote Frau entdeckt zu haben. Gemeinsam fuhren wir zu dem Haus und stellten fest, dass es zum Verkauf stand. Wir schlüpften in die Haut von Immobilienmaklern und klingelten. Frau Pfister, die aussah wie eine in die Jahre gekommene Gouvernante, öffnete uns und ließ uns eintreten. Ich kann Ihnen leider nichts zu trinken anbieten, da der Kühlschrank defekt ist. Alles ist ein wenig defekt in dem Haus. Und deshalb möchten Sie es verkaufen? Ich möchte nicht, ich muss leider. Die Pension, die ich kriege, reicht nicht, um das Haus renovieren zu lassen. Die Banken sind knausrig geworden. Deshalb verkaufe ich und suche mir eine Eigentumswohnung in der Stadt. Leben Sie allein in dem großen Haus? Tja, ganz allein. Mein Mann nahm sich vor 10 Jahren das Leben, weil er es nicht ertrug, nicht mehr gebraucht zu werden. Dürfen wir uns ein wenig umsehen? Heute nicht. Ich bin nicht darauf vorbereitet. Wir können für nächste Woche einen Besichtigungstermin vereinbaren. Wie sicher ist die Gegend hier? Man liest immer wieder von Einbrüchen. In dieses Haus wurde noch nie eingebrochen. Vielleicht haben Sie es nur nicht bemerkt. Nicht bemerkt? Was soll das? Ich bin zwar eine alte Frau, aber noch im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten. Sind Sie Makler oder Privatpersonen? Beides, sozusagen. Ich bin Maklerin. Ich suche Objekte für unsere Kunden. Ach, so ist das. Ehrlich gesagt, möchte ich das Haus lieber an eine Privatperson verkaufen. Mein Mann arbeitete bei einem Makler, ehe er entlassen wurde und nie mehr eine Stelle fand. Sie zeigte uns den Weg zur Tür und wir verließen artig das Haus. Meine Klientin kochte innerlich vor Wut und bestand darauf, noch einmal in das Haus zu gehen. Ich bestand darauf, kühlen Kopf zu bewahren und führte meine Klientin in ein kleines italienisches Restaurant. Ich habe keinen Appetit. So etwas schlägt mir auf den Magen. Weshalb waren Sie so freundlich zu der Frau? Sie weiß, wer die Tote war. Sie verheimlicht etwas. Möglicherweise haben Sie sich geirrt. Vielleicht war die Frau nur verletzt. Eine Platzwunde kann übel aussehen. Und ein Glas voll Blut sieht auf dem Fußboden wie das Resultat eines Massakers aus. Etwas stimmt nicht mit dem Haus. In so einem alten Haus findet man immer etwas Wertvolles. Dinge, welche die Besitzerin längst vergessen hat, die einfach nur herumstehen. Aber in dem Haus war nichts. Nur Möbel und diese Leiche. Die Frau hat kein Geld. Deshalb verkauft sie das Haus. Da. Sehen Sie das Flugblatt an der Kasse? Ja. Eine Frau, die vermisst wird. Das ist die Tote, die ich in dem Haus gesehen habe. Sieht nicht gut aus. Eigentlich wollte ich mir eine Pizza bestellen. Schon gut, bestellen Sie ruhig. Ich esse eine Suppe. Und danach kümmern Sie sich um die vermisste Frau. Sie ist es, Maloney. Die Pizza war riesig, dafür beinahe so dünn wie ein Blatt Papier. Sie schmeckte nicht übel. Meine Klientin schlürfte die Suppe aus und notierte sich die Telefonnummer, die auf dem Flugblatt stand. Die haarsträubenden Fälle des Philipp. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Einbrecherin. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Frau Haag verdient ihren Lebensunterhalt mit Einbrüchen. Eines Nachts geschieht das, wovor sich jeder Einbrecher insgeheim am meisten fürchtet. Sie stößt in einem Haus auf eine Leiche. Die Frau weist Kopfwunden auf. Als jedoch in den kommenden Tagen in keiner Zeitung etwas von der Leiche erwähnt wird, beauftragt Frau Haag Maloney, sich des Falles anzunehmen. Das Haus steht zum Verkauf und die Besitzerin scheint weder vom Einbruch noch von dem Mord etwas mitbekommen zu haben. Die vermisste Frau hieß Hechler und wurde offenbar nur von ihrem Arbeitgeber vermisst. Dieser hatte die Flugblätter im Quartier verteilt. Ich traf ihn auf dem Flur eines Bürogebäudes. Frau Hechler ist die gute Seele in meinem Team. Wir vergleichen Versicherungsprämien und suchen für unsere Kunden das für sie geeignetste und günstigste Angebot. Ich habe erst vor einem Jahr meine Firma gegründet. Frau Hechler ist meine einzige feste Angestellte. Und jetzt ist sie weg und der Chef muss selber arbeiten. Nein, meine Mutter hilft aus, aber ich kann den Computer nicht aufstarten. Vielleicht sollten Sie ihn ans Stromnetz anschließen. Ich habe die Gebrauchsanweisung gelesen, aber es geht nicht. Frau Hechler hat die Festplatte und die Daten mit einem Codewort gesichert. Ohne das Codewort komme ich nicht an die Daten ran. Wann haben Sie Frau Hechler zuletzt gesehen? Vor einer Woche. Sie nahm sich 2 Tage frei und ich beschloss, auch 2 Tage frei zu nehmen. Seither ist Frau Hechler wie vom Erdboden verschluckt. Lebt sie allein? Ja, sie ist ein sehr introvertierter Mensch. Arbeit war ihr einziger Lebensinhalt. Sie erzählte mir, dass sie nebenbei noch einer anderen Beschäftigung nachgeht. Das stört mich nicht, sie ist sehr zuverlässig. Deshalb mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ich dachte, Sie kommen zu mir, weil Sie wissen, wo Frau Hechler steckt. Stattdessen löchern Sie mich mit Fragen. Ich bin Privatdetektiv. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Das bezweifle ich. Ich habe kein Geld für solche Späße. Wenn Frau Hechler sich bis morgen nicht bei mir meldet, gehe ich zur Polizei. Vielleicht hätte ich das längst tun sollen, aber wer geht schon gern zur Polizei? Ich pflichtete ihm bei und fragte ihn nach der Adresse seiner Mitarbeiterin. Es war ein anonymer Wohnblock im Norden der Stadt. Meine Klientin hatte ihr Werkzeug dabei und ich staunte nicht schlecht, wie leicht selbst modern aussehende Türschlösser zu knacken sind. Die Wohnung war vollgestopft mit allen möglichen Gegenständen. Nicht schlecht. Sogar Bargeld in den Schubladen. Fremdwährungen in allen Farben und Formaten. Wir sind nicht hier, um uns zu bereichern. Schade. Aber ein wenig umsehen darf ich mich doch, oder? Wir suchen nach Indizien, die diese Frau in Zusammenhang mit der Leiche bringen könnte, die Sie angeblich gesehen haben. Indizien? Angeblich? Wenn ich das nur schon höre. In mir kribbelt es richtig. Ich habe in einem Buch gelesen, dass Einbrecher unterschwellig aus einem sexuellen Antrieb in fremde Wohnungen eindringen. Vielleicht sollten wir gemeinsam ins Schlafzimmer vordringen. Das funktioniert nicht. Die Erregung verschwindet sofort, wenn ich an profanen Sex denke. Einbrechen ist wie Tantra oder so. Das spielt sich auf einer höheren Ebene ab. Dann genießen Sie die höhere Ebene und ich schaue mich im ganz profanen Leben dieser Frau Hechler um. Die Frau muss mit Antiquitäten gehandelt haben. Das sind kleine Schmuckstücke, denen ich manchmal auf meinen Touren begegne. Leider ist das Zeugs nur schwer verkäuflich, wenn man nicht nachweisen kann, woher es stammt. Tatsächlich lagerten in der Wohnung kleine Kostbarkeiten, deren Wert sogar einem Laien wie mir ins Auge stach. Ich hatte beide Hände voll damit zu tun, Frau Haag davon abzuhalten, die halbe Wohnung auszuräumen. Sie grollte und knurrte, ließ es aber schließlich bei einem Bündel Banknoten bewenden. Ich steckte zwei Visitenkarten ein und traf mich mit Frau Hecklers Chef in dessen schmucklosem Büro. Antiquitäten? Das ist schon möglich, Frau. Hechler sagte mir einmal, dass sie vorhabe, 10 Jahre ihres Lebens ausschließlich der Arbeit zu widmen, um danach nach Südostasien auszuwandern. Ein Traum, den ich auch manchmal träume. Vielleicht verliebte sich Frau Hechler in ihren Chef und wollte mit ihm ein neues Leben beginnen. Entschuldigung, aber da muss ich lachen. Wir haben völlig unterschiedliche Temperamente. Frau Hechler ist still und irgendwie verbissen. Ich bin ein Lebemann, der das Leben genießt. Leider strahle ich noch nicht den erfolgreichen Lebemann aus, deshalb stehen die Frauen bei mir nicht Schlange, aber das wird noch kommen. Das ist alles eine Frage der Ausstrahlung und Ausstrahlung ist nur eine Frage des Erfolgs. Hat Frau Hechler keine Freunde? Niemand, der sie vermisst? Hat niemand nach ihr gefragt? Nein, sie ist alleinstehend. Ihre Eltern leben in Thailand, beides Frührentner, die dort den starken Schweizer Franken genießen. Die Visitenkarten, die ich in Frau Hechlers Wohnung fand, führten mich in 2 Antiquariate. Das eine war geschlossen, ohne nähere Angaben, das andere geöffnet, auch ohne nähere Angaben. Ein Mann mit langen Haaren und viel zu langen Fingernägeln saß in einem Polstersessel und begutachtete eine Engelsgestalt. Sammler zahlen für so etwas bis zu 1.000 Franken. Das Problem ist nur, jenen Sammler zu finden, der genau nach dieser Art von Engel Ausschau hält. Wenn ich Pech habe, liegt das gute Stück noch Jahre herum. Ihnen würde ich es für 300 verkaufen. Und dem nächsten für 100. Und am Abend ist es gratis. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Frau Hechler schickt mich. Frau Hechler? Genau so heißt die Dame. Sie beliefert regelmäßig mit Kunstwerken. Hat sie wieder einen Schatz gehoben? Diese Frau ist erstaunlich. Hat ein sicheres Gespür für altes Kunsthandwerk. Vor einem Monat brachte sie mir eine scheußlich aussehende Heiligengestalt, die sich als Original eines bekannten Holzbildhauers aus dem bayerischen Raum herausstellte. 4.000, bot ein Sammler. Und ich kann sie für 500 haben, ich weiß. Ich habe sie für 4.000 verkauft. Frau Hechler hat 3.000 dafür gekriegt. Für beide ein guter Schnitt. Woher hat Frau Hechler die Kunstschätze? Solche Dinge sind meist im Familienbesitz. stehen jahrzehntelang herum, vielleicht verpackt in alten Truhen. Vieles wird einfach weggeschmissen, wenn die Enkel das Haus der Oma räumen. Das meiste zu Recht. Manches aber zu Unrecht. Kunsthandwerk ist oft Kitsch, kaum das Material wert, es sei denn, man findet einen Sammler. Nun glauben Sie mir, es gibt praktisch nichts, was nicht irgendwo auf dieser Welt gesammelt wird. Ich dachte an meinen alten Schreibtisch oder meine Kaffeemaschine und all die Gegenstände, die ich in den vergangenen Jahren achtlos weggeschmissen hatte. Meine Klientin dachte an all das viele Geld, das sie in der Wohnung von Frau Hechler zurücklassen musste. Jeder Einbruch bedeutet Risiko. Deshalb ist es eine Verschwendung, Geld nicht mitzunehmen. Sie können tun und lassen, was Sie möchten, solange ich nicht zugegen bin. Sie haben mich beauftragt, einen Mord aufzuklären. Einen Mord, an den Sie nicht glauben und offenbar auch die Polizei nicht. Möglicherweise wurde Frau Hechler in dem Haus von Frau Pfister umgebracht, weil sie sich für wenig Geld kostbare Antiquitäten unter den Nagel riss. Die alte Frau als Mörderin? Das glauben Sie doch selbst nicht, oder? In einer Bar stärkte ich mich mit einem Bourbon und lauschte dem Selbstgespräch eines Mannes, der davon ausging, dass sein Elend an jenem Tag begann, als der erste Flüchtling unser Land betrat. Er jammerte und fluchte über Politiker und seine Frau, die immer fetter wurde. Wahrscheinlich versuchte sie, mit ihrem Mann Schritt zu halten, der gut 150 Kilo auf die Waage brachte. Der Mann, dem ich wenig später in Frau Pfisters Haus begegnete, sah dagegen rank und schlank aus. Üble Sache, Maloney. In dem Haus wurde eine Leiche gefunden. Ich weiß, eine junge Frau mit einer Kopfwunde. Ich dachte immer, dass Leichen nicht mehr altern, Maloney. Diese hier ist mindestens 70 und hat keine Kopfwunde, sondern eine Kugel in der Lunge. Die Tote ist Frau Pfister. Kannten Sie die Frau? Weshalb sind Sie überhaupt hier, Maloney? Mein Instinkt sagte mir, dass ich der Polizei mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Ihr Instinkt stinkt, Maloney. Verschwinden Sie und kümmern Sie sich um Ihre eigenen Morde. Als ich wenig später meine Klientin anrief, reagierte diese ziemlich verstört auf die Meldung, dass in dem seltsamen Haus eine ganz andere Leiche aufgetaucht war. Mir brummte der Schädel, deshalb fuhr ich zurück in mein Büro, legte mich unter den Schreibtisch und träumte von Antiquitäten, die Schusswunden aufwiesen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Einbrecherin, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Einbrecherin, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Frau Haag ist als Einbrecherin auf eine Leiche gestoßen und wundert sich darüber, dass der Mord in den Tagen danach nicht in den Zeitungen erwähnt wird. Auch die Frau, in deren Haus die Leiche lag, tut so, als ob nie etwas geschehen wäre. Maloney zweifelt anfänglich am Wahrnehmungsvermögen seiner Klientin, doch als die Hausbesitzerin erschossen aufgefunden wird, nimmt der Fall eine überraschende Wende. Wenn frühmorgens das Telefon klingelt, verheißt das in der Regel nichts Gutes. So war es auch diesmal. Der Polizist klang gereizt und in meinem Rachen tanzten Frösche, die ich wenig später ins Spülbecken beförderte. Nach einer heißen Dusche fühlte ich mich zwar frisch geduscht, aber keineswegs frisch genug für den Anblick des Polizeipräsidiums. Die Spurensicherung im Haus der ermordeten Frau Pfister ist zwar immer noch nicht ganz abgeschlossen, doch wir sind in unseren Ermittlungen ein gutes Stück weitergekommen. Frau Pfister wurde vermutlich von einer Frau erschlagen, die ihrerseits tot im Keller liegt. Die Leiche wurde erst kürzlich im Keller vergraben. Eine Leiche, die sich aus der Gruft erhebt und die wild um sich ballert. Das sind ja erfreuliche Perspektiven. So ist es, Maloney. Die Verbrecher werden immer rücksichtsloser. Es könnte natürlich auch sein, dass Frau Pfister zuerst die junge Frau erschlug und sich danach mit einer Waffe in die Lunge schoss. Allerdings stellt sich dann die Frage, wo die Tatwaffe geblieben ist. Sie können uns nicht zufällig weiterhelfen, Mallory. Vielleicht drang Godzilla in das Haus ein und suchte nach einem Schlafplatz. Ich habe unseren Computer mit den Daten der Opfer gefüttert und auch die Tatumstände eingetippt. Der Computer behauptet, dass der Täter ein gewisser Wynum Sharkey ist, geboren am 23. April 1856 in Wyoming. Ich glaube, dass mit unserem Computer etwas nicht stimmt. Vielleicht ist das eine Vorstufe des Jahrtausendfehlers. Sie haben sicher davon gelesen. Viele Computer springen im Jahre 2000 auf das Jahr 1900 zurück, weil die Computer von zwei Nullen programmiert wurden oder so ähnlich. Aber das interessiert Sie natürlich nicht, Maloney. Schließlich weiß heute jeder Säugling mehr über Computer als Sie. Meine Klientin war nicht erreichbar. Vermutlich vergnügte sie sich gerade in einer Villa. Ich besuchte den Chef von Frau Hechler, der natürlich untröstlich war über den Verlust, den sein Geschäft erlitten hatte. Das ist für mich unbegreiflich, ein unschätzbarer Verlust. Ohne Frau Hechler und das Codewort für die Festplatte kann ich meinen Betrieb liquidieren. Meine Mutter versucht zwar so gut es geht, Frau Hechler zu ersetzen, doch im Gegensatz zu Frau Hechler besteht sie auf Einhaltung der Mittagsruhe, die Pausen und am Wochenende will sie auch nicht arbeiten. Vermutlich wird sie mir demnächst offenbaren, dass sie in einer Gewerkschaft aktiv ist. Ihre Sorgen in Ehren, doch Frau Hechler hätte es verdient, dass Sie sich Gedanken über den Mord machen und weniger über Ihr marodes Geschäft. Ich mache mir ununterbrochen Gedanken. Sehen Sie, nachdem Sie bei mir waren und sich mein Verdacht erhärtete, dass Frau Hechler etwas zugestoßen ist, da habe ich einen Blick in Ihren Schreibtisch gewagt. Ich fand einen Hinweis darauf, dass Frau Hechler am Tag Ihres Verschwindens eine Verabredung mit einer Frau Pfister hatte. Wir müssen diese Frau Pfister fragen, um was es bei der Verabredung ging. Das ist schwierig. Frau Pfister ruht nämlich auch schon im Leichenschauhaus. Jemand hat auf sie geschossen. Doch nicht etwa der Langhaarige. Was denn für ein Langhaariger? Ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen. Ich spielte ein wenig Detektiv. Ich beobachtete das Haus von Frau Pfister und sah, wie ein langhaariger Mann an der Haustür klingelte und von Frau Pfister ins Haus gebeten wurde. Eine halbe Stunde später verließ der Mann das Haus, ziemlich verstört. Er eilte an mir vorbei und rempelte mich sogar an. Wie sah der Langhaarige aus? Er trug eine Brille, rund und groß mit einem Goldrand. Er war etwa so groß wie ich, ging aber ein wenig nach vorne gebeugt. Mir fiel auch auf, dass er sehr lange Fingernägel hatte, vor allem am Daumen. Die Beschreibung passte auf den Antiquar, dem Frau Hechler ihre Fundstücke verkaufte. Da sich in meinem Kopf ein Tiefdruckgebiet ausbreitete, schluckte ich zwei Aspirin und stand wenig später im Antiquariat, in dem der Langhaarige gerade eine hölzerne Statue abküsste. Ich verabschiede mich von meinen Lieblingen. Alle werde ich küssen. Verhaften können Sie mich danach. Ich bin nicht hier, um Sie zu verhaften. Nicht? Dann habe ich vielleicht Glück und es dauert etwas länger. Ganz davon kommen werde ich jedoch nicht, oder? Nein, nein, es muss ein Ende haben. Ich werde mich stellen. Vorerst aber erzählen Sie dem guten Maloney, was tatsächlich geschah. Jemand hat mich beobachtet. War das ein Detektiv? Ich bin in ihn hineingerannt. Wie dumm von mir. Alles war ziemlich dumm, von Anfang an. Schön der Reihe nach. Was war die erste Dummheit? Frau Hechler kam immer wieder mit kleinen Schätzen zu mir. Wir freundeten uns an und sie bot mir an, künftig gemeinsam auf Schatzsuche zu gehen. Zum Beispiel bei Frau Pfister. Frau Hechler hatte ein sicheres Gespür dafür, wo etwas zu holen war. Häuser, die schon lange renoviert werden müssten, oft bewohnt von älteren Menschen, die von ihrer kleinen Pension leben und gar nicht wissen, dass ihr Haus voller kleiner Kunstschätze ist. Frau Hechler und Sie boten den älteren Damen und Herren viel Geld für das Gerümpel, um es dann für noch mehr Geld zu verkaufen. Wir boten Frau Pfister 20.000 Franken für all die Dinge, die in dem Haus herumstanden. Kunsthandwerk, Dosen, ein wenig alter Schmuck, Geschirr und anderes. Eine große Summe, könnte man meinen. Aber natürlich hatten wir längst erkannt, dass wir ein Mehrfaches dafür bekommen würden. Sie räumten das Haus, Frau Pfister kriegte das Geld, doch dann lief etwas schief, oder? Sie sah im Fernsehen eine Sendung, in der Porzellanfiguren geschätzt wurden. Ein Stück wurde mit einem Sammlerwert von 25.000 Franken geschätzt, Frau Pfister hatte uns ein ähnliches Stück verkauft. Sie wollte das wertvolle Gerümpel zurück. Nein, Nein, nein, sie wollte lediglich mehr Geld. Viel mehr Geld. Frau Hechler wurde wütend so sehr, dass sie sich auf Frau Pfister stürzte. Ich musste etwas tun. Sie schlugen auf Frau Hechler ein. Zwei Schläge. Mit einem Holzschuh, der herumlag. Nicht antik. Ich ahnte doch nicht, dass die Schläge tödlich sein würden. Und weshalb musste ein paar Tage später auch Frau Pfister sterben? Zuerst verhielt sie sich ganz vernünftig. Die Frau ist tot. Was machen wir jetzt? Soll ich die Polizei verständigen? Nein, keine Polizei. Das wäre mein Ruin. Totschlag und Betrug. Ich müsste mein geliebtes Antiquariat schließen. Die Leiche muss aus meinem Haus raus. Ich werde mich darum kümmern. Morgen Nacht. Warum erst morgen? Ich muss zuerst meine Gedanken ordnen und mir überlegen, was ich mit der Leiche anstelle. Vergraben Sie sie irgendwo. Ich werde jetzt mein Haus verlassen und in 2 Tagen wieder zurückkehren. Dann wird nichts mehr an diesen unerfreulichen Nachmittag erinnern. Wir verstehen uns, oder? Sie können sich auf mich verlassen. Mein Schweigen wird Ihnen doch sicherlich etwas wert sein, oder? Frau Pfister hat Sie erpresst. Nicht zu knapp. Frau Pfister verließ das Haus und Sie vergruben die Leiche im Keller des Hauses, anstatt sie wegzuschaffen. Es schien mir einfach zu riskant, die Leiche mit meinem Wagen wegzuschaffen. Ganz abgesehen von den Spuren, dass so etwas hinterlässt. Ja, heutzutage genügt doch ein Haar oder eine Stofffaser, um überführt zu werden. Frau Pfister kam zurück und entdeckte das frische Grab. Nein, nein, sie ging fast nie in den Keller, das sah ich sofort. Das Versteck für die Leiche war ideal. Leider war Frau Pfister als Komplizin alles andere als ideal. Sie rief mich dauernd an. Einmal wollte sie mehr Geld, dann wollte sie wieder die Polizei verständigen, weil ihr die Sache keine Ruhe ließ. Die alte Frau ging ihnen gehörig auf die Nerven, so sehr, dass sie umbrachten. Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich sah keinen Ausweg mehr. Ich dachte, wenn Frau Pfister weg ist, gibt es keine Zeugen mehr. Dabei vergaß ich den Zeugen in mir drin. Er würde mich nie in Ruhe lassen. Deshalb werde ich alles gestehen. Zuerst aber möchte ich mich verabschieden. Er nahm einen Porzellanteller in die Hand, hob ihn bis zum Mund und küsste ihn theatralisch. Ich hatte keine Lust, mir die Knutscherei weiterhin anzusehen und fuhr zurück in mein Büro. Die Tür zu meinem Büro stand offen und auf dem Schreibtisch las ich die Grußbotschaft meiner Klientin. Sie hatte sich einen Teil des Honorars wieder zurückgeholt. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Einbrecherin, 3. und letzter Teil.